Ihr Gedenkes von jener Zeit, was er hat gefragt. Arami oivet avi. Und mir gibt mir eine Frage, Judale, von welcher Chumash ist das? Und ich hab nicht gewusst. Ich hab den Chumash in Gad gelernt. Und ich hab nicht gewusst. Aber wir geben eine Sorge vom Bamidbar. Und in der Remes ist es nicht vom Bamidbar, nur vom letzten Chumash und Dvorim. Und ich habe sich noch einmal so verschämt und es hat mir so wehgetan, als der Weiter ist gegangen, mit dem ganzen Pesach. Und das ist mein erster größer Durchfall im Leben. Wenn ich bin alt geworden, 6 Jahre, und ich habe schon gekannt, nicht nur Dabne, sondern ich habe schon gekannt, ein bisschen von Chumash, ist gleich noch Sukkos, wenn es hebt sich an, der neue Semester in die Chedorim. Hat mich die Bobbe in der Früh weggeführt in a Cheder. In a Cheder von a Melamed, was sie gewinnt, a Chaver von ihrem gestorbenen Mann. Ich bin in meinem Leben in dem Cheder gewesen mit mehr wie 3 Stunden. Der Tate ist gekommen von Arbeit 12. Bei uns ist das ganze Leben gewesen, gewaltig eingestellt, wir können eben arbeiten 8, 12, man überreisen, aber schon, gehen essen. Der Tate ist gekommen 12, er setzt sich weg, er fragt, wo bin ich? Sagt immer, wir haben halt immer weggeführt in Cheder. Der Tate geworden sehr im Chaos, weggelaufen in Cheder und mich gebracht von Cheder zurück daheim. Hat man eingestellt, als der Melamed kommt, jede Show, jeden Tag ein Show und er lernt mit mir weiter Chumash. Aber der Tate hat gesehen, dass das Stoik. Und er hat mir gewollt, dass mein Lehrer soll sein, der Malamed. Ist jemals in Städtel gewinn gekommen, Aid von einer weiten Städtel, was heißt Abel, Aid, was er heißt Herzikovic, Sonnen Herzikovic. Der Herzikovic gewinn jung lang eine Yeshiva-Woche. Ich weiß nicht, sie hat gehabt mich als Sefer-Bodes oder nicht, da gewann ein Yeshiva-Bocher. Und er hat Hasene gehabt in dem Städt Labell und er hat dort gedacht, sitzen auf Käst und er hat sich euch gehabt, ausgelernt zu wehren erscheuchet. Er hat geprüft, wehren erscheuchet und er hat bestimmt, dass er kennt, wehren erscheuchet. Hat er genommen sein Weib, er hat noch jemand kein Kinder nicht gehabt, und mit ihrer Wege vorn weit, also weit wie er kennt, er wegfahren. Und der weitste Ort, wo er ist, er weggefahren, gewinn Palonge. Ist er gekommen, kein Palonge, ein junger Mann, was kein Schritte, und er will nicht sein, kein Scheuche, was kein sehr, als sagt Talmud, und ein junger Mann, was hat allein euch studiert, Tanach. Lernen Tanach ist jemal gewesen etwas, was bindt sich nicht mit Frumkeit. Tanach haben gelernt Maskilin, die gar Frumme, die was haben nicht abgeweicht von dem Emerson Weg, haben kein Tanach nicht gelernt. Und er kennt das so gut danach, als wenn es ist gekommen zu dem Ingen Wien, hat er gekannt auswendig. Alle 63, Jesaja 63 Kapitel, hat er gekannt auswendig. Er kennt das auch andere Nevi'im auswendig. Und er versteht sich, er wird angelehnt von der ganzen Haskola-Literatur. Und er ist geboren, mein Tatens Achaber. Sie haben gekannt spazieren in einem, sie haben gekannt reden wegen der Haskola-Literatur, sie haben gekannt reden wegen Politik, Neiss, der Flexibil kommen bei uns in Stublänen, die Zeitungen sind angekommen, dort hat er vielleicht erzählt, was ist da in die russischen Zeitungen, was er nie gekonnt lernen. Er gewinnt den Taten Schaber Herzikowitsch. Von wann hat er Herzikowitsch gekannt, machen Parnasse. Herzikowitsch ist gekommen, gerade Summe. Hat er gehabt Geld oder mit dem geliehen Geld, er soll kaufen ein paar primitive Maschinen. Und er hat gemacht Summer Seltzer, Wasser und Limonade. Aber wenn der Summer ist weg und kein Bodges seine nicht gewöhnt, hat er gerne mehr nicht gehabt, von wann zu leben. Hat ihm der Tate genommen, er soll sein mein hebräischer Lehrer und mein Lehrer von Tanach und Bichlau mein Lehrer. Und von jemand Ort, von der Älter von 16 bis dem Älter von Kimat 14, denn ich bin weggebrochen in Wilne. 7 Jahre, zwischen 7 und 8 Jahren, ist Herzikowitsch gewesen mein Lehrer. Er vielleicht lernen, er hat gedacht, lerne mit mir nur ein Schuh am Tag. Aber es ist gewesen ein Lernen, und schon überreiß. Freitag hat man gelernt und Schabbos hat man gelernt. Schabbos mag man doch lernen. Sonntag hat man doch alle gelernt. Sonntag hat man bei uns gewinnt einen Arbeitstag. Alle Jungteuren fleckt man lernen. Äfscher einmal ein Jahr, oder einmal ein Jahr gewinnt Erev Yom Kippur, wenn ich fleck nicht lernen. Ist in die Dosege alle Jahr von Lernen der 365 oder 366 Tage ein Jahr, habe ich sehr sachsig ausgelernt. Nicht nur den Tanach und nicht nur, wenn gekannt gewisse Stellen von Tanach auf auswendig, was ich später nicht gekannt oder vergessen, gewisse Sachen bummeln sich noch im Kopf bis heimlichen Tag. Nur gelernt mit mir hebräische Grammatik. Weil das sie gewöhnt, das Lernen hebräisch. Wir haben doch keinmal nicht gelernt, reden hebräisch. Wir haben gelernt hebräische Grammatik und wir haben gelernt von jemals sein schon gewöhnt, ganz gute Chrestomatis mit Erzählungen, mit Lieder, mit Bialix-Lieder, mit Erzählungen von modernere oder von ältere hebräische Schreiber. Also ich habe dicke Chrestomatis gelernt und gelernt und danach. Die erste Bicherlech, was ich habe umgeben lernen, ich habe schon damals gelernt, 6 Jahre, 7 Jahre, sein, und die Bicherlech hat gekriegt, besorgen Herzikowitsch. Der Tate vielleicht sehr ausschreiben, Herzikowitsch vielleicht dann weiß er was und wenn. Die Doske Bicherlech sind gewinn auf Hebräisch. Meine erste Bibliothek, was ich gegarten ist, damit zu 7 oder zu 8 Jahren, ist gewinn es dann etlich und 20 Dienenke Bicherlech auf Hebräisch. Und ich habe schon damals so gemacht, ein Katalog. Es seien bei mir bis jetzt geblieben 2, 3 von jenen, seine erste Bicherlech von jenen das vergessene Jahr. Es seien später gekommen jung, wenn ich habe schon eine Sache besser und mehr gedenkt, dass sie gewinnen die Jungen, was einen verbunden gewinnen mit 1905. Ich will sagen, die Jungen mit 1905. Und das ist verbunden mit 2 Geschehnissen, mit einem Geschehnis in unser Leben, von der Mischproche, und mit einem gewaltigen Geschehnis bei uns in Städten. Tate? Ich gekommen in Wilne, der berühmte Weltmeister vom Schach, Lasker, Emanuel Lasker. Und er hat gespielt gleichzeitig mit Lettlich und 30 Spielers. Nur 3 haben gemacht mit ihm Remis und ich bin gewesen einer von den 3. Versteht sich, ein Jammert habe ich geholt wegen der, als mein Zukunft dieser Schachspieler, und als ich von euch, wenn es ist, wären, als so über ihm, für Emanuel Asker. In der Schulgruppe habe ich gerade sehr gute Schulen und gerade nicht eine Sache gute. Die gute gewinnt in Verbindung mit Hebräisch. Wir haben gerade Hebräisch, gelernt Hebräisch, das hat man dreimal am Woche. Man hat gelernt mehr von Jötzebergen, wie man hat es in der Emes gelernt. Aber sie gewinnt ein bisschen Hebräisch, was kommt gekommen Hebräisch von daheim. Der Lehrer von Hebräisch hat geheißen Pines, er ist später geworden, aber Hinterlehrer in Tel Aviv, in der Gymnasie von Tel Aviv. Er ist gekommen, er hat gewollt wissen, wie viel es kennen die Talmide, hat er geheißen, hier mit einem Umschreiben, hat eine Kompositie. Und ich habe geschrieben, eine Kompositie, was hat geheißen, Gaaguim. Gaaguim heißt Bänkenisch. Klar, also wir gewinnen durchgenommen mit Bänkenischen und ich habe auch geschrieben, die Gaaguim. Was ich habe dort geschrieben, gedenke ich nicht, aber ich weiß, dass er gewinnen gewaltig, gewaltig begeistert und ein bisschen kolossal und so weiter und so weiter. Sein gewinnen ein paar Limudim, wo ich bin gewinnen zurückgestanden, ein paar Schöder vor, weil bei uns im Progymnasium hat man weniger gelernt, wie die jüngere Klassen vom Karas-Gymnasium. Ich bin gewinn auch gestanden in Französisch. Theoretisch hat man umgeben lernen Französisch im zweiten Lehrjahr. Heißt es mir schon gedacht, haben drei Jahre gehabt gelernt Französisch. Noch bei uns in der Progymnasium hat man gemacht nicht gelernt. Und das erste Jahr habe ich mich gekannt, der Jürgen. Und zum Sommer von dem ersten Jahr habe ich gekriegt ein noch Examen in Hebräisch, in Französisch. Ein noch Examen heißt, man kriegt das zwei, man darf nach dem Kommen sich lernen. Es hat ein Examen, jeder mir kommt rein in eine höhere Klasse. Euch in Latein bin ich zurückgestanden. Latein theoretisch hat man gedacht, dass ich lerne im dritten Lehrjahr. Bin ich gewinn zurückgestanden im Vergleich mit den anderen Talmidien. In die anderen Sachen, in Mathematik und was wird genommen lernen, Chemie und noch solche Sachen, bin ich nicht gewinn zurückgestanden. Mein Lernen ist mir gewinn gut und fein. Ich habe sich kümmert keinmal nicht gegräht zu den Heimern. Weil mehr wenig pflege sich zuhören zu den Limudien. Und gewöhnlich ist das gewinn genug. Es ist eine gewisse Sache, interessante und welche Hörer zusammen mit mir zwischen die 38, 39 oder 40 Talmidim. Erst mit Jahren später habe ich sie dann gewusst, eine Sache Jahre später, erst mit etlichen Jahren früher, habe ich sie dann gewusst, der, dass sie gewinnen, der Premierminister in Israel, Eschkel, ich gewinne meine Rechaber in dem selben Klaas-Gymnasium. Eschkel hat geheißen Schkolnik. Ich gedenke viele, wo Schkolnik ist gesessen, neben wem er ist gesessen, wie er hat ausgesehen. Aber kein anderer Rechaber mit mir ist er nicht gewesen. Sie gewinnen, ich komme ab 40 Rechaber und es gab gewisse eigene Gruppen. Und nur zufällig habe ich sie gewusst, dass der Schkolnik, was es gewesen in Vilna, in ein Klass mit mir, ist das der spätere Eschkel, der Premierminister von Medina Israel. Es ist eine gewisse Sache, was ich weiß wegen sehr etlicher Wesen sein geblieben Leben. Es ist eine gewisse Sache, später als solche, was sein geworden, Doktorin von Medizin. Es ist gewesen meiner sehr ernannte Habe, Bramson hat er geheißen, was er ist unter den Nazis gewesen, der Chef von der jüdischen Polizei. Und die Nazis haben später ihm und seine ganze Mischwoche der Haget. Weil mit dem Bramson begatte ich Haberschaft und Freundschaft für meine studentischen Jahre. Dort nicht gewesen, immer so was geheißen, Josele Kolodny. Der Josele Kolodny ist später geworden in Polen als Singer, was ist auch umgefahren mit Volkslieder und mit Lieder von jüdischen Poeten. Allerlei verschiedene Typen. Ich habe mit der hübschen Zoll von sehr gehabert und mit der Sache Hebermann wie Jossel Kolodn oder wie Bramson oder wie noch andere bin ich gewesen, an Noantachav. Es ist eingestellt mit einer gewissen Zollehrer, meine gute und freundliche Beziehung, Klamoschen mit dem Lehrer von Geschichte, was ist da gelernt, allgemeine Geschichte mit uns. Mit dem Lehrer von Deutsch, wo ich was Rübin gewesen, einer von seinen Hübdeutsch. Und später in die ältere Klassen, ich gewesen mit dem Lehrer von Logik, mit anderen Lehrern. Mit anderen Lehrern ist gewesen damals eine rein dreusendige Beziehung. Es gibt verschiedene komische Lehrer. Aber der Lehrer von Chemie, was wir haben gehabt, ist gewesen sehr zertrogen, er hat sich pflogen, er hat sich nicht zuhören, was man vielleicht ihm sagen. Ich weiß nicht, was zu lieb was, er ist gewesen ein Kranker, er hat nicht kein Interesse verlernen. Weil ich denke, immer ruft er raus, meinem guten Vater Pliskin. Er hat jemals gelernt, wegen der Verbindung CO und CO2 und was sie tschad, das ist eine Sache. Fragt er in jener Hebenton zu wissen, hebe ich auf die Hand. Hebe ich auf die Hand, was will, meint er an sich wieder so? Nein, ich will nicht so. Ich gebe nur für ihn ein Terz. Und der Terz meiner ist gewähnt, er ist doch nicht kein Hieger, wie kann er wissen. Und der Terz ist abgegangen und er hat ihn dem Zwei nicht gestellt. Ich habe ganz verschiedene solche halbe Konflikten und Konflikten. Ich bin einmal gegangen in Theater, Schabes vorgegangen in Theater, bin ich gegangen nach einer Vorstellung, was mit mir getort geht. Wie nur, was mit ganzem Tom mit der sächsischen Ingen, aber sie gewählt, eine Operette mit grobe Wörter, hat man nicht gelassen, von mit ihm gehen. Stehe ich also in der Reihe zu kriegen ein Billett, sehe ich, es kommt dann mit seinem Weib, der Direktor von der Gymnasium. Gehe ich heraus von der Reihe, ich grüße ihn und ich gehe weg. Ach, morgen kommt er rein in Klass, ruft mich heraus, fragt, was hat ihr nicht gewesen im Theater? Sag ich, ich bin nicht gewesen im Theater davor, weil die Vorstellung ist für uns, Schiller gewesen ein Verwerter. Oh, sagt er, nein, du bist nicht gewesen im Theater davor, weil ich bin zufällig gekommen und du hast mich gesehen. Sag ich, nein, es heißt sich ein Ton, es wird nicht gewesen, eine Verwerter Vorstellung, wollte doch sich nicht erschrocken. Nein, ich will doch nicht heraus von der Reihe. Sagt er mir, gut, es bleibt mir schon, noch lernen zu betrachten, von was bis nächsten nicht gewinnen im Theater. Und das Gehochmes hat mich, also so gemacht, populär. Ich bin gewinnen, also sozusagen der, was ich... Später bin ich jung, bin ich gewinnen, der, was vielleicht schreiben, die Komposition war die Talmide. In die späteren Jahren ist gewesen ein Lehrer von Russisch, was ist von der russischen Literatur, was gewesen ein Russ. Und gewesen sehr ein narischer Mensch, ein narischer Lehrer. In der 7. Klasse Gymnasium hat er uns angegeben aufzuschreiben eine Komposition wegen Lermontov. Denn gedenkst du, wie ist der Name Lermontov? Habe ich für etliche von meinen Kaverin ich habe auch geschrieben Kompositions. Kompositions wird damals schreiben, nicht für sich allein, aber für etliche. Man verkehrt alles nicht tun um sich. Man kriegt mit Kriegen, Halile, Geld, nach der, hat vielleicht gedacht, mit viel gedacht, malen gewisse Karten, so. Oder mit gelernt Kosmografie, mit gedacht, die Bewegungen, lassen wir sagen, von der Levone herum der Erde, machen Zeichnungen. Oder mit gedacht, gewisse Sachen, mit gedacht, als eine Sache, wir machen verschiedene Tabellen. Vielleicht wir machen eine Tabelle von mir und ich will mal schon mal Komposition. Vor dem Lehrer, also wegen Lermontov, habe ich angeschrieben eine Komposition, was hat geheißen Idealism Lermontov, weil Lermontov ist Idealism. Und es gibt eine Komposition, größe grobe Heft von knapp 100 Zeilen. Die anderen werden gewinnen nach zwei Seiten, drei Seiten, denn vier Seiten ist eine große Komposition. Ich bin gewinn sicher noch erst für mich, muss man wegstellen nach fünf. Weil er hat mir nicht, dass ich stark lieb gehabt, ich lechiere mit den verschiedenen Kuchen, mit Masken sein mit dem und so weiter. Gekrungen habe ich drei Minus. Auf die über 90 Seiten hat er gefunden, etliche orthografische Kreise. Versteht sich als Norden, aber geführt mit dem ständigen Melchomer. Aber die Melchomer hat mich nicht geahrt. Mit anderen Lehrern soll ich kein schon Melchomer nicht geführt. Die Mehrheit Lehrer seien gewinnen gute und feine. Nicht kein guter, ich gewinne der Lehrer von der russischen Literatur und der Lehrer von russischer Geschichte. Sie beide muss ein Russen sein, mir getan sein Kinniden, alle anderen sind gewinniden. Und der Lehrer von russischer Geschichte, vielleicht kommen sündig, vielleicht kommen ständiger Schickerer. Und man hat früher gewusst, als zwei, drei in Kinder lernen sich aus, was man da so. Und es ist nicht wichtig, wer man ruft aus. Er hat keinem Sabi nicht gekonnt. Er kennt zum Beispiel ausrufen, lass mal sagen, Pergament. Ich rufe einen Namen von meinem Achar. Und dann muss man sagen, Pergament sitzt in Glas. Aber entfernt Bramson. Was ich gewinn auch gerät, als mit Reusruf in dem ersten nicht entfernt Bramson, dann sagt er, hat entfernt der dritte hat entfernt der. Also haben wir ein ganzes Jahr gelernt, die russische Geschichte bei ihm. Aber die werden gelernt, sind gewinn sehr feine und gute Lehrer. Und speziell gewinn sehr gute Lehrer von Französisch, sind gewinn gute Lehrer. Von Latein und die Lehrer von Mathematik sind gewesen gut und sie gegangen nicht schlecht. Da was gar zum so, wie es ist mir gegangen in der 8. Klasse, wollte ich später erzählen. Ich will aber jetzt genauer sich aufstellen auf etwas, was hat in ganzen Gebieten, also zu sagen, mein Weltplanet. Früher, das erste halbe Jahr bin ich gekommen, ein bisschen als ein Tumult. Und als ich das erste Mal Yom Kippur bin ich mit etlichen meiner Chaverin in dem Yom Kippur guten Tag weg in ein Treffenrestaurant und wir haben dort gegessen Wurstlach. Gegessen Wurstlach und verbissen mit Eiscreme. Es ist, wir machen alle möglichen Treffe, Kombinationen, was können auch sein. Aber das ist gewinnend einmal. Später habe ich mir keinmal nicht durchgelassen können. Tonnes. Einmal in meinem Leben, das gewinnend einmal. Aber der Rieger, was hat mich zertummelt, ist gewinnend. Ich habe sich umgestoßt, Pony mal Pony, mit jener Ohrenkeit, was ich habe nicht gekonnt, ehe ich bin gekommen in Vilna. Unser Städtel gewinnt, ein Städtel ohne Ohren allein zu gewinnen. Ein Ohrener Mensch, was hat gemacht, Schindeln. Und hat gerade für ihre Größe gesprochen und mir vielleicht im Dafen steht. Die übrigen Ohren allein sein gewinnen, die was kommen von der Weit, von der Fremd, ganze Bande, spezielle Summe. Und sie haben also sozusagen mich nicht umgerührt. Mit gewusstes kommt der Ohren, mein Mann, er setzt ihn mal weg, mir gibt ihm einen Teller Suppe, mir gibt ihm Brot, mir gibt ihm ein kleines Malbeum geendigt. Ich habe keinen mit der Sache, man hat sich in meinem Leben früher nicht geschmust. Na, Ort habe ich gewöhnt in den Willen. Das ist ein Wallengas auf dem 5. Etage und sie gewinnen einen Balkon und sie gewinnen genug zu sehen, Ohrenkeit vom Balkon, wenn man gestanden und geguckt, was tut sich unten in der Gas. Aber zwischen der Wanne und deutsche Gas sind gewinnen jene berühmte 7 Gessler, was noch dem hat man von dem gemacht, die Ghetto. Das sind gewinn jüdische Gästler voll umgepackt umgeproppt mit armen Menschen, mit Freunden, was von Verkäufen etliche gewisse Retterklärung oder Abis, oder so wie gerade Smame ist gewesen, oder Verkäufen Apple, oder Stammoren allein, was von jedem Verkäufen Chalwa. Ich habe nicht lieb gehabt, Chalwa, und ich habe nie, ich verkäufe, ich will nicht wissen, was ich getan mit dem Chalwa, ich kann das sein. Es ist Herbst und es ist schmutzig. Und Kinder laufen mal rum, jüngere, ältere Kinder, und strecken von allen Seiten aus die Hände. Und es geht ein Bocherl in ein Mundier, mit einem getrogenen Mundier, und die Knäpp sind gewähnt Menschen, was haben geglanzt wie golden, wie goldene Knäpp, mit einem modernen Hitler, also mit einem kunstigen Hitler, und ausgezatzt, ausgeputzt, mit dem verknäppelten, und er geht über die Doske Gas. Und von allen Seiten strecken sich hin. Gut, mir hat mitgehabt mit sich, aber so eine halbe Uhr, aber auch viel ein Rubel klingelt. In ein paar Minuten rum ist schon wieder weg, das klingelt. Mit schon gekauft Halva, mit schon gekauft ein Apple, oder später hat man gekauft die verfrorene Apple, was die Weiber haben, es klingelt, es rufen, aber das ist ein Fläschchen Wein. Und es kommen stamm, eure Malaide, ältere Inger mit ausgestreckten Händen. Mir fällt dann von allen Seiten auf, als an mir ausgeputzten, ausgezatzten Inger. Von allen Seiten Ohrenkeit. Kimadorbese Kinder, verschmutzigte Kinder. Und da kommt es an mir. Und es hat mir gezeugt, ja hin, noch ein geht das erste Mal für Gefällen, geht das zweite Mal und das dritte Mal und das ständige geht. Und bislang war es in dem dosigen Prozess von Gehen, bin mir geworden Afokist. Und die Wirkung ist gewesen früher von als von russischer Literatur, nicht von jüdischer. Folkistische Gedanken, was habe ich gern und gewöhnt. Wenn ich damit fragte, ja, was bin ich als Zionist? Ich wohne eben, ich bin gewöhnt in einem Kreis von den Gymnasisten, einem zionistischen Kreis. Wenn ich dir das gekreist habe, vielleicht einmal eine Woche sich zum Aufkommen oder einmal in zwei Wochen, vielleicht sich halt ein Referaten, vielleicht sich herumkriegen, herum die verschiedenen. Sie allemal gewähnen herum zynistische Unionen, ständige Meinungen verschiedenen. Was tun sie? Alles Ding, was wir reden, hat auch um mir als Kinder von reichen Heimen, hat auch kein Scheiches nicht zu dem Leben. Wir können doch nicht warten, bis wann es eben will wohnen in Eretz Israel, jeder unter seinen Feigenbäumen, jeder unter in seinem Weingarten. Wir dürfen doch den Menschen helfen, scheu. Und wir dürfen nicht kommen und sagen, sie folgen in Eretz Israel. Wir dürfen sie scheu helfen. Und es ist genommen euch, uns. Es trachten sich als ein Gedanke, gut, sie da so eine schöne Gedanke mit Sozialismus, das Wort Kommunismus, Gott ist ja zwischen gewähnten kommunistischen Manifest und wir haben gelernt, gar jung, dem kommunistischen Manifest, aber das ist Sozialismus. Und Sozialismus bringt der Welt Glück, aber sie sind doch noch heute Abend hungrig, sie gehen doch schlafen, öfter hungrig. Das Teuge ist die ganze Sache nicht. Wir darf arbeiten für ein Volk, aber wir darf arbeiten für Ist und für Scheun und für Heint. Und wir darf nicht kommen mit verschiedenen Utopien von morgen und übermorgen. Zu 14 Jahren, zu 15 Jahren ist schon bei mir gewesen, im ganzen Jahr festgestellt, das hat mein Zugang. Zu 15 Jahren bin ich schon gewesen verliebt in einen von die Prinzipien von den russischen Populisten, oder lassen wir sagen, Volkisten. Ich bin gewöhnt, manchmal ist es von dem Begeistert in einem gewissen Sinne. Dort nie gewinn einer von den Prinzipien, was früher sogar auf Russisch Polubite nas Chorninkimi, Belinkimi nas Psyaki polubit. Kriegt uns lieb Schwarzinger Heid, Weißinger Heid wird uns jederer lieb haben. Und das Volk darf man lieb haben, in sein Darkes, in sein Armkeit, in sein Unwissen, in sein Schmutz, mit die Parches, mit verschiedenen Krankheiten, was man hat, man darf auch dem leidigen, leidigen Volk helfen. Und er ist, ein Jahr später, sind die alle in Jolim, ich bin klar, bin er weg von den zionistischen Kreisen, ich habe ganzen mehr nicht gehabt mit sie zu tun. Ich habe geprüft wegen dem Reden, mit den Chaveren, meine ich nie gehabt, kein Abruf. Einer, was er geheißen Lerner, und was er schon jemals auch interessiert mit diesem Folklore, ist gewesen, also sozusagen zugestanden zu dem in einem gewissen Sinne. Und ich habe sehr sehr gelernt, wie alle russischen Polkisten und mit sehr Theoretiker, mit Lavrov, mit anderen. Und von den russischen Parteien ist mir nennt davon ausgewählt, die Sozialisten revolutionären und noch mehr die ein bisschen rechtere von sozialistischen Revolutionären, Trudoviki. Trudoviki heißt für Arbeitsmenschen. Von der Richtung, was ist später gekommen, Kerensky. Das ist gewesen, als am innenwenigsten größer Überbruch. In einem gewissen Sinne, es ist gewesen verbunden mit der stiller Teine zu der ganzen Heim. Was hat mich also aufgehört, an Umgesundheiten von Leben, an Erweiterten von Armkeit. Und man darf jetzt sich lernen, können kommen lernen, oder die das alle Menschen, können zu werden ein Führer bei sich, können wir etwas wie die Russen, die russische Volkisten klingen, so ein Genin-Volk. Ein Geschichte, bin ich gewohnt, hieb später. Schon klar in dem letzten Klass von Mittelschule, mehr wein. Mir ist aber jemand klar geworden, als heute da eine Gesellschaft, was heißt, ob er, die Gesellschaft zu verspreiten, Wissen bei ihm. Auch das ist eine gute Gesellschaft. Es ist geschaffen geworden, schön, in der selben Zeit, wenn ihr wenn ihr will, eine Gesellschaft zu hieten, das gesund von ihm. Und das ist eine gute Gesellschaft. Es ist gewesen, schön geschaffen, eine Gesellschaft, was hat geheißen, die Gesellschaft von verspreiten Arbeit zwischen ihnen, Ort. Oder das war eine Gesellschaft, nicht vernehmen sich mit Kieren, sich wie mit erbringendem Zionismus, wie mit erbringendem Sozialismus. Das ist als eine gute Arbeit für balabatische Ledige, für reiche Kinder, was sehen nicht für sich, für die Augen, Armkeit. Armkeit muss geholfen werden, und schreien hat klar. Die das gegassen, die Ohren gegassen, aber ich habe keinmal früher nicht durchgespielt, habe ich jetzt genommen überleben. Und das ist schon gewesen in dem ersten Jahr in Wille, und das ist schon in dem zweiten Jahr in Wille geworden, als mehr und mehr. Und gleichzeitig mit dem habe ich gewaltig viel gelernt. Mehr von uns verschätzen gelernt, Russisch, ich habe umgehört schon zu lernen, Hebräisch, weil ich gesehen habe, als Russisch hat er so viel mehr. Umgelernt sehr als Sache von der politischen Literatur. Gelernt Sachen, was haben zu tun mit den Utopisten, Sozialisten, wie viel mit den Kindern kriegen auf Russisch, Proudhon und anarchistische Sachen. Und gleichzeitig hat er gelernt, unnassauf von der russischen Literatur und verschiedene Übersetzungen von anderer Literatur. Die dasige Leidenschaft zu lernen, was gewann bei mir in die friedlichen Jahren, hat sich noch mehr verstärkt in die meine gymnasistische Jahren in Wilne. Und gelernt habe ich ständig systematisch. Lass mir sagen, wenn ich in dem letzten Klass Gymnasium für sich untergenommen zu lernen Ibsen, lernen Bernsen und lernen Strindberg. Aber wie viel sie gewinnen, ja, mal übergesetzt. Sie gewinnen sehr Sachen übergesetzt. Und die russische Literatur gewinnt eine gewaltig reiche Verstandung von Übersetzungen. Wie noch spektakulös kommen, ein Buch auf Deutsch oder auf Französisch oder auf Englisch oder auf vielleicht die skandinavische Sprache und vielleicht gleich erscheinen in Russland. Ohne Sof und ohne Schier habe ich jemand gelernt. Und versteht sich, das hat nicht zugenommen von mir, die Möglichkeit sich zu vernehmen mit anderen Sachen. Zum Beispiel in der 6. Klasse Gymnasium habe ich sich vernommen mit Football. Football, das heißt in Europa. Oder ich habe ja gewisse Zeit, später nach dem größten Zuchen, was habe ich gehabt, Flieger gegen Club spielen schon. Schwarzen gehabt sein. In die ersten 2 Jahre, wenn ich gelebt bei den Gordons, habe ich gehabt genug Zeit, sich herumzuspielen mit sehr Mädel in die Ofen, wenn wir vielleicht in dem größten Zimmer nicht anziehen kein Licht, und wir haben gehabt in unserer Schuhe eine Kanapen, wenn wir so ein Thermos spielen. In die letzten 2 Jahre in Mittelschule, was ich schon gehabt verschiedene andere Geschäfte, aber das Lernen ist mir nicht gelernt, keinmal kein Stern. Bisslichweise hat sich genommen entwickeln, euer D-System von Sitzen allemal auf einer von den letzten Bank und hat mit gekannt lernen Mathematik oder eine andere Sache, nicht vielleicht so Sitzen und Lernen. Das, was ich habe gerade jemals gelernt. Eine interessante Sache, wenn ich so. Ich habe keinmal sich nicht ausgelernt zu lernen, Gich. Und ich habe gemacht ständig gedenkt, durch Jahre, Jahre später, was ich habe gelernt. Ich habe schon gesagt, ich habe aufgehört den ganzen Lernen, Hebräisch. Und ich bin weg zu der gar moderner Literatur, was man hat noch in der Schule nicht gelernt. Und weg zu kolonialen Übersetzungen. Und versteht sich die russische Literatur, wie viel man hat gelernt, ein bisschen habe ich schon gelernt als. Zum Beispiel, als es gekommen zu einem großen Schreiber wie Dostojewski, hat man bei uns gelernt, wie ein Teil vom Programm von Dostojewski, seine Sichrones oder seine Schriften, wenn er arrestiert gesessen in Twisse. Und die Schriften seine heißen auf Russ, Zapiski Mjortva Vadoma. Die Schriften oder die Verschreibungen von dem Teutenhaus. Aber in jener Zeit hat man gelernt alles Dostojewski. Oder von Tolstoi hat man nicht gelernt, als solche Werke wie Anna Karenina oder als ein Werk wie, viele nicht als ein Werk wie Melchomen und Scholem. Man gelernt etwas von Melchomen und Scholem. Ich habe verständlich alles gelernt. Jiddische Literatur habe ich jemals kiemat wie gar nicht gelernt. In dem letzten Klassgymnasium begann ich mal lernen jiddische Literatur. Ich habe gekannt sehr gut Scholem Aleichem von früher, weil Scholem Aleichem pflegt der Vetter Schie. Scholem Aleichem für uns. Weil Scholem Aleichem hat man in alle Heimen gelernt und beschast ist gegangen, Mottel Pesach dem Chassus noch in die Zeitungen, was gewesen die Chalastre, hab ich wegen dem gewusst. Und trotzdem, ja, Sachen schon mal erheben, sind jene Jahre, in die Jahre 13, 14, 15, sei noch nicht in der größten Form von Büchern, als ich gewinne einmal gedruckt in Zeitungen, was hat er hat mir gelernt, hat er nicht. Ein bisschen habe ich gelernt, Perens, ein bisschen, in der letzten Klasse von Mittelschule. Weil wenn ich ein bisschen gewinne in der letzten Klasse von Mittelschule, ich bin in Wilna herausgegangen, sehr ein feiner und guter, größer, grober Journal, was hat geheißen, die Neue Welt, unter der Redaktion von Nigern, was sie damals gewöhnt in Wille, was ist ja gewöhnt, ein sehr guter, feiner Heute-Journal. Ich habe ein bisschen ja gelernt, aber nicht gesagt gelernt. Und ich habe in der Wille-Kufe nicht gehabt bei Gegend. Nicht mit Nigern und nicht mit kein anderen Schreiber. In Wille ist ein gewöhnt, ein hübscher, zauberischer Schreiber. In Wille ist ein gewöhnt, eine ganz starke Bewegung, ja, jüdischistische, ich bin ja mal gewann vernommen mit anderen Indianen. Gelernt. Jetzt sind sie gekommen, jetzt ist schon gewann das letzte Jahr, schon gewann das Jahr von Milchome. Und es ist schon gegeben bei MS, die schwere Kufe in dem Leben von unserem Sprache. Der in Palonge ist keinmal gewinnt in Bank. Hat er Tata keinmal gekannt haben bei sich genug bare Geld. So Talama, es hat viele gekannt sein Zeiten, wenn es an gewinnt Schwierigkeiten, wenn man gedacht, Donnerstück oben zoll die Arbeiter. Und es hat auch gezollt bare Geld. Das Wuss gewinnt dem Vatersgeld oder in Form von Buchstaben, was man hat noch nicht ausgabelt oder ausgabelt, oder in Form von Postgeld, was sie gewinnt in drei große Bank. In der Bank in Königsberg, in der Bank in Moskau, in der Bank in Leningrad und ein klein bisschen in der Bank in Libave. Ich der Mann ist für uns, weil die das alle Geld her seinen verloren gegangen. Später ist verloren gegangen euch in Ostberg und in Leningrad das Geld. Das Geld, was mit gehabt in Königsberg, ist gleich verloren gegangen. Auch morgen nachdem wir die Mohammeds von geheilt. Jetzt gekommen noch eine Sache, mir hat gemusst antläufen vom Palonge. Weil Palonge hat man bombardiert vom Jam auf dem zweiten oder auf dem dritten Tag von der Melchome. Und ein Schrapnell ist er reingefallen bei uns im Saal. Und versteht sich, sie gewinnen eine Möglichkeit, dass morgen nicht wieder bombardieren. Und die Deutschen haben vernommen Palonge sehr gier. Mit vernommen Palonge sehr gier schon über dem, was ist gewesen beim Jahr. Und sie sind gewesen bei der Grenetz. Haben wir schon gewesen am Wege von Wilne. Aber die Mischproche hat sich kaum herausgeraten mit von Palonge in Libave. Sind alle weg in die Babe mit den Taten, mit der ganzen Mischproche und mitgekannt mit dem Menor Burstin, was man schon gehabt hat, ausgearbeitet und die übrige Burstin, die Ausgearbeitete, nicht Ausgearbeitete, hat man verschlossen in Asamin Meier, wo sie gestanden inmitten Gas, und sie gewinnt, gemacht von Ziegel, von Zement und mit eisernen Tieren, mit dort verschlossen, mit dem Muss entläufen. Wir sind in Libave noch eine kurze Zeit. Nein, wir sind in Libave gemacht ein Jahr Zeit. Und mit Norden von Libave, aber ich bin schon nie gekommen zurück, von Libave hat man gemusst entläufen weiter in Misrach, Und wir sind entlaufen in Weißrussland, in der Stadt, was heißt Bichow. Und erst von Bichow ist man schon noch nicht wie bin gewesen in der Universität, ein halbes Jahr allein, gekommen in Petrograd, bis es jemand geheißen, die Stadt. Mit jedem Prozess von Entläufen ist man geworden Ormer. aber mit noch gehabt genug Geld abzulehnen, weiß doch, wie mir sagt, dass bis wann es geht, ist bei dem Reichen, sind aber alle der Mann schon aus die Füße. Ich bin schon gewinn abgeteilt von der Mischwoche gleich in August, wenn ich bin gefahren, ich weiter sich lernen in Wilne. Sie gekommen in mein tagtäglichen Leben in Wilne, jemand hat gewusst, sehr sach lernen, weil zum Sog hat gehabt Examens. Ich gehabt Examens von Deputaten, wo sein gekommen von dem russischen Ministerium. Und alle haben sie gegrät zu den Examens. Ich mit noch ein paar von meinen Rabbinen haben sich zu den Examens nicht gegrät. Es seien schon gewesen in Wilne tausender jüdische Pleite, entlaufene und herausgetriebene von der Teilkovner-Gubernie und auch ein bisschen von Kurlander-Gubernie, wird getrieben von den Grenzen. Und es seien angekommen in Wilne tausender jüdische Mischproches Oreme von Kemat Ganslite, von Atheil, von Kemat Kovner Gubernie, von Atheil, von Wilne Gubernie. Mir hat die dosige Mischproches bislich weiß evakuiert von Wilne. Es ist geschaffen geworden, jemals, ein Komitee, wo der Zentrum gewinnt, Petrograd, zu können herausschicken von Wilne, die Pläne, und sie können wegschicken weiter in die russische Gubernie. Sie haben gekannt, ich habe mit Neuer gekannt schon vor, in die deutsche Gubernie. Weil wenn es ist gekommen, die Wilhelme und die Deutschen machen als mehr und mehr Angriffe auf die russische Territorien, hat man von einer Seite herausgetrieben ihn von Nordkeit mit der Grenz. Weil man hat gesagt, sie seien die Spionen. Und von der zweiten Seite hat man doch gemuster Leuten ihn vorn, in Rezan, in Tambov, dann zu der Wolga, tief, tief in Russland. Aber bis die Iden fliegen können vor und tief, tief in Russland, fliegen sein wochenlang und Chadoshim, als man vielleicht sich walgern in Größe Halles, in Stamm, in Saal, wo gewöhnlich kommen doch vor Versammlungen und man vielleicht schlafen auf der Erde oder auf ein bisschen Streu und man vielleicht sie darf nicht speisen. Geben heiß Bräut, geben ein bisschen Milch für die Kinder, geben heiße Wasser und so weiter. Haben doch gedacht sein, die, was verdienen die Menschen, was geben Achtung an die Menschen. Es versteht sich, als ich bin gewesen einer von sie. Und ich habe gemacht ständig gehabt, denn die Nacht vergessen, bei Nacht. Früher fängt man oder lehnen, oder darum treiben sich mit Chaverim, oder darum gehen mit Mädels, oder ich weiß, reden wegen Politik, was mit jemandem so viel gerät. Bei Nacht. Die letzte paar Chadoshi von dem letzten Klass Gymnasium habe ich den ganzen Umgehör sich zu Gretz zu Examens. Ich bin gemacht, jede Nacht gewählt, in einem großen Saal, was hat geheißen Kränkelsaal, voneinander getrunken, Kippetop, weißt du was Kippetop, das ist kochendige Wasser, oder gedacht, große Lammsbräut zerschneiden und zu tragen, jeder Mischproche einen gewissen Teil von dem lustigen Lammbräut. Oder noch solche Sachen geben, einmal hat die Kind passieren, aber es soll doch geben Eier. Und am Morgen gedacht, mir hat ständig gedacht, Senne soll sein für Kinder Milch oder noch etwas. Und es seinen Gewinn, die letzte Chadoshim von Leben in Wilne, äußergewöhnlich schwere Chadoshim von also mit tagtäglicher praktischer Arbeit, von innen Seite, wie es so gefühlt, gut. gefühlt sehr gut, ich tue die heilige Arbeit und so weiter mit den Toskalen Phrases. Von der zweiten Seite habe ich hübsch ein bisschen umgeworfen, wog und ausgesehen schlecht und ja, herumgegangen, ein Niederschlafener. Es ist genug zu sagen, als ich gekommen zu den Examens und ich habe ausgehalten als Sachschwacher mit gemeint, ich bin nicht wohl sein von dir, das soll kriegen, eine goldene Medaille, muss ich gewinnen, was hat gemacht, möglich hereinzukommen in die Universität. Aber ich habe keine goldene Medaille nicht bekommen, ich bekomme etliche Dreien, ich bekomme noch fünf, das ist auch wie Russisch, bekomme noch solche Sachen wie Mathematik, was ist an mir angekommen, sehr gering. Aber durchgefahren bin ich auf Geschichte, nicht durchgefahren, aber anstatt zu kriegen, auf fünf gekommen, auf vier. Als ich bin gekommen, beim Examinieren, ich gewinne eine Sache. Es gewinne ein Programm mit gewissen Punkten. Wenn wir sagen, im Programm sind da 30 Punkte. Und ich darf mir ein Räuschen, ein Billett, das geht. Wenn man schon mit Zitter Räuschen ein Billett 20. Ist im Programm da, also in 20, darf man erzählen, die Geschichte von Frankreich im 17. Jahrhundert, oder die zweite Hälfte vom 17. Jahrhundert, oder die Zeit, wenn wir sagen, von Ludwig dem 14. Gibt man eine gewisse Zeit, sich durchzutrachten, da fragt man einen anderen. Und wenn ich bin zugegangen zum Tisch und ich wollte herausziehen, warum sich mein Lehrer, was ich meine, mein guter Freund, vor dem Inspektor, das ist mein bester Pal. Er kennt Geschichte, er hat das gelernt. Sagt der Inspektor, oi, was soll ich, wo ist der Zier, Adelaide? Ich kann stellen eine Frage. Was für eine Frage da gestellt? Erzählt mir die Geschichte von Sardinien, von Korsika, Birwilder, aber der Rieke, die Geschichte von Sizilien. In Onheilis gewinnt Grimm, du weißt doch, mit den griechischen Kolonien dort, bis es in Hälfte verbunden mit Neapel, aber ich habe Choras, ich habe sich verplantet in der Massapunkt nicht gelernt, mit keinem gelernt Geschichte von Sizilien. Und ich habe statt auf fünf gekommen, auf vier. Die alle anderen Sachen, was ich habe gekommen, anstatt 5 und 4 oder ein paar 3, haben mich nicht interessiert. Später hat es gelernt von mir eine gewisse Schwierigkeit beim Ankommen in die Universität. Aber das ein gewisses Jahr, als ich auf geendet Gymnasium bin ich gleich nicht gefahren, ich habe schon daheim nicht gekannt vor, aber zu meinen Eltern, nach ich bin gefahren mit den Bahnen, das haben geführt, die Plätin. Mit den Bahnen, das haben geführt die Plätin. Und getroffen sich mit meinen Eltern schon, wir sind gewesen in der Stadt Lutzen. Und von Lutzen bin ich weggekommen in Petrograd. Die Jungen in Wille sind gewesen Jungen, also zusammen von bekennen sich mit dem jüdischen Leben, bekennen sich mit der Problematik, was sie nicht kennen, praktische, natürlich, was sie nicht kennen, ist theoretische, nur a praktische und mit der Chole. Ich weiß schon, was ich will sein. Ich will sein bei Ihnen a Vierer. Ich will nicht sein mehr a Gelernter von Geschichte. Ich habe es gewollt und mein Tat hat wegen dem geholfen. Mir hat mir auch viele gehört zugesagt, wenn ich will endigen Gymnasium, will ich kennenfahren, in Mitzrayim und in Eretz Yisroel, nicht wie ein Zionist und nicht wie ein Antizionist, sondern sich bekennen mit dem Wiegele, mit dem, wie es hat es gesehen, das Wiegele von unserer Kultur und von der Weltkultur und so weiter. In 8. Klasse Gymnasium beschlossen, wo er sich vernehmen mit Lernen, wer darf es lernen, wie viel ich kenne, will ich kennen. Ich, das meine sein, ein gesellschaftlicher Tour. oder der unsere Gesellschaftsliteratur habe ich immer nicht genützt, ich genützt, mit der Sache mehr naiver Ambition, mit Kindlichkeit, zu sein bei ihnen nach Vierer. Lass mich lieber das. Das Geschehnische gewinnt eine Neugeburt von noch ein Kind. Noch die vier Jüngler ist gekommen, ein Mädel. Was mir hat sie angerufen, Minne. Und nach dem Mädel ist gekommen noch ein Mädel, was mir hat sie angerufen, Gitte. Das hat der Tate zertelt, dem Namen von seiner Mutter, was er hat sie vergessen. Auf zwei. Jeder hat geheißen Minne Gitte. Hab mir jetzt gehabt ein Mädel Minne und ein Mädel Gitte. Wenn Gitte ist geboren geworden, ist die Mama allein ihrer Zeit gewesen, nicht gesund. Und das Kind gewesen, ein unruhiges Kind, was hat das Sach geweint. Bei mir geboren der, was trug darum, ganze Tag, das kleine Mädel Gitte auf sich, sie zu beruhigen. Gedenke ich, wie ich frage viele, in Mitternacht aufstehen und sie herumkommen in dem großen Saal, wo keiner in ihr geschlafen und sie werden still und ruhig. Und ich lege sie bei mir und knacken mit den Fingern, knacken mit der Zunge. Und ich habe sehr stark lieb bekommen, das Mädel Gitte. Eine kurze Zeit noch der Revolution von 1925 ist in unserer Stadt geschehen ein großes Unglück. Inmitten der Nacht, in der herbstlichen Nacht, dachte ich, dass es gewesen Oktober oder November, mit einem gewaltig großen Sturmwind ist ausgebrochen als Reif. Das Reif hat sich umgeheben, hübsch weit von dem Ort, wo Iden haben gewohnt, von den beiden örtlichen Gassen, wo Iden haben gewohnt. Nur der Wind hat genommen, auch übertragen die Funken, dort hat gebrannt Heu und Streu, solche Sachen war teuer. Und es hat sich umgeheben, ein kolossales Reif auf der ganzen größeren Gass, was hat geheißen, die Libaber-Gass. Unser Sturm ist gewesen, in mitten von der Doskali-Baba-Gas auf einem Winkel von einem Gessel, was mit gerufen Itze Marx Ulitze. Wir haben kaum sich herausgeraten mit dem Leben. Ich gedenke, als die einzige Sache, in welcher wir gewinnen angetan, dass wir eine lange Nacht haben und nach der Nacht haben darauf geworfen, ein Mantel, etwas ein Mantel. Und auf der Hand habe ich gehalten, die dorsige Gitterle. Es hat abgebrennt unser Haus, es hat abgebrennt die Fabrik, es hat abgebrennt für alle die chemische Häuser, alles hat abgebrennt. Uns hat man auch weggeführt, hübsch weit auf Kartingergas, wo die Funken sind schon nicht gegangen. Und auf morgen in der Früh sind wir gekommen, herumgucken und sehen, was ist geworden von den allen Sachen, was einem verbrennt geworden. Mir hat gemacht, keine Sache mit der Haus geraten wird. Etwas hat der Tat der Haus geraten wird, ein Teil fertig gemacht, der Bostin-Sache. Die Mama, ihre kranke Mama, hat ihn in der Zeit von der Schreibe gemacht, gar nicht gekonnt helfen. Sie verbrennt geworden, die Kuh, was wir hier mal gehabt haben, wenn wir gewöhnlich haben, in Häufer Kuh. Und das ganze Bild von den Funken, was spritzen von allen Seiten, ist, versteht sich, auf Jahren und Jahren geblieben im Allein. Mehr von ihm, als habe ich geklagt, an drei Sachen. Die Kuh, die verbrennt. Er sei verbrennt geworden, die Sporim, was sein geblieben noch ein Seiden Judel. Kimat als sie verbrennt geworden. Es ist verbrennt geworden, nicht nur die Kuh und nicht nur die Sporim. Er sei euch verbrennt geworden. Verschiedene schöne alte Sachen, was sie genannt bei uns in Stub, weiß von teures, mamisch von teures, so viele in eurem Heiser in Jiddische sind, heuer da ist da schöner Becher für Elio Anovi, da verschiedene Sachen. Geblieben also wie mit steht und geht. Wir haben sich reingeklieben bei Schochen von der anderen Seite, was ist geblieben, nicht abgebrennt. Und gelebt ein halbes Jahr in sehr großer Engschaft. In dem halben Jahr sind geschehen als Sache. Geschehen ist, was man hat aufgehangen, dem jüdischen Engel, was hat untergezogen das Reich. Der jüdische Engel, was hat untergezogen, diese Reife ist gewesen, ist noch ein Engel von einem 18, 19, 19, 20. Er ist gewesen, er hat gesagt, dass er ist ein Anarchist. Früher habe ich auch nicht gewusst, was das ist, ein Anarchist. Das ist schon gewesen, ein bisschen revolutionär, aber Anarchisten habe ich auch nicht gewusst, was das ist. Nicht nur, ich war ein Anarchist, ein stiler, feiner, guter Engel. Ein einziger Sohn von einem jüdischen Melamed, nicht bei dem, wir gelernt beieinander. Wir haben gleich auf morgen arrestiert und es war weg, zwei Wochen Zeit. Ich gewann auf Gicha Gericht, ein militärischer Gericht in Libave und wir haben Engel aufgehängt. Die Dosske alle kolossale Geschehnischen, die größte Reife. Und oder was wir haben gewusst, wollen in eine ganz andere Bedingung gehen. Und wer noch, als sie gekommen, die meisten mit dem aufhängenden Engel, seinen Gewinner, solche Geschehnischen, was uns hereingekritzt in Sikor, und ich welche, ich habe gedacht, jahrelang trachten und noch trachten. Der Winter ist er weg, wir haben gelebt im Winter in schweren Bedingungen. Nicht materielle, nur die Bedingungen von dem Leben sind gewesen schwer. Und es sind geschehen, im Wäscher vom Winter euch noch etwas. Ein Gitter, was ich habe getragen auf die Hände, ist gewesen schwacher beim Geboren werden. Sie hat der Bonum sich zugekillt in der Dosiger. Herbstiger, spätherbstiger Nacht. Sie hat auch gekränkt, der Bachadosch, und sie gestorben. Ist von allen Seiten von mir zum ersten Mal gewesen, tot. Tot von Gitter und was ich habe gehalten auf die Hände. Und ein tot von einem Engel, was ich habe gekannt und was mir heute aufgehangen. Das ist gewesen, auch in 1906. Du darfst wissen, dass in jener Zeit sein gewähne Sängerer Sachteut urteilen von der zarischen Macht gegen verschiedene Revolutionären und die ganze Sache wegen Aufhängen und wegen Vermischten zum Teut der Revolutionär, ich gewähne etwas, was hat auf mir, mich gewähne jemand, der sozusagen am Trachten, die Gebarschefen ist, gemacht hat gewaltigen Eindruck und gibt alles Teut und sein gewähne schwere, schwere Geschehnisse. Wie noch es ist gekommen der Frühling, das ist der Frühling von 1906, wo man sich gestellt hat, dem selben Ort bauen ein Haus, und noch ein größeres Haus, und noch ein bequemer Haus, der ganze, also der Plan von dem Haus, gewann dasselbe gewisses gewesen, und mitgenommen euch bauen, die Fabrik, was sie gewinnen in Häufen, was ist gegangen, in Gold. Da haben sie gewinnen ein größer, langer Häuf mit alles Ding, mit Weimer und ein Häuf, was ist gewinnen Stahlen verschieden und ein Häuf, was sie gewinnen die Fabrik. Und genommen das alles Ding Bäuer. Und sie gekommen Frühling. in ich wechsel spielen, auf der Kurve, womit erst noch nicht angeheben boyen von meinem Achaber, was er gewinnt ein Inkel von einem Eisenkrämer. Er hat geheißen Bebke, er gewinnt ein bisschen älter von mir und er gewinnt meine ständiger Spielhaber. Bin ich gekommen zu sehen, dass es gewinnt, schon lang zu Pesach. Bin ich gekommen zu sehen, sich spielen. Ich habe schon mitgenommen, mein Bruder Sroel, ich habe nicht mitgenommen, ich gedenke schon nicht. Weiß ich nicht, für was und ich weiß nicht, für wen. Nur Bebke Schwester hat aufgeheben, ein Stein von der Dossige Kurve und geworfen auf mir. Und ich habe gekrochen, da ein Klapp in Stern. Der Zeichen ist noch geblieben bis heutigen Tag. Es ist ein sehr größer, starker Klapp. Ich bin auch weggefallen jemals und stell sich vor, die Schreck und die Überlebung von meinem Namen und mir gebracht zu tragen, auf einen Blutigten. Man hat gedacht, bringen ein Professor von Königsberg. Sie sind gekommen auf den zweiten Tag oder auf den dritten Tag. Mir hat gedacht, vermehen, die das gewohnt. Versteht sich, als ich bin, im Erschach von etlichen Wochen, geworden gut, geworden gesund, aber eine Überlebung und ein Geschehen ist das gewaltig. Weil wenn ich bin gelegen oder so, und gekommen worden zu sich und gelegen, schreiben nicht den Verblutigten, ist gewinnt bei mir die Sicherheit, ich starb. Weil dort habe ich mit einer kurzen Zeit gesehen, wie starb der Kind, oder der gehört wegen Sterben, ich starb. Und jemand habe ich sehr nicht gewollt starben. Schon ein bisschen gewusst, was es hier, aber sehr, sehr nicht gewollt starben. In das Jahr 1905, 1906, gewann ein Jahr mit Größe und schwere Überlebungen in mein Leben. Aber euch noch der, ich bin schon gewann jemand ein Ingo, ein größer Ingo, 8 Jahre, 9 Jahre. Bin ich gewesen gewaltig froh. Und noch dem, wie schon mal der gewesen Herzukowitsch, was ich gewusst, dass er nicht kein froh mag und als er leck nicht kein viel. Und ich gewusst, dass mein Tate kommt in Schule nach Schabes und einmal dreht er sich heraus, er schabt und Schabes kommen in Schule. Wenn es ist ein guter Wetter und geht gar weg spazieren mit Herzkowitsch, ich bin gewinn gewaltig. Ich pflege aufstehen, früh, die Mischwoche ist noch geschlafen. Und auch viele in einem regnigen Tag, bei uns ein sehr sehr geregnet, in Palonge, leben baltischen Jahren. Pflegt mir die Bobbe helfen unter meinen Regenmantel, mit den Kaloschen, mit all dem, und ich pflege wegläufen in Schule, darf man mit den Gorerste, was kommen darf man in Schule. Und ich habe es auch neu gehabt von da und lieb gehabt, das darf man. Und schön, wenn ich bin gewesen, 10 Jahre und 11 Jahre. Und dann viele, ich habe 12 Jahre von meinem Leben. Schon gekannt habe so viel die Nevin. Und gewusst, gut, dass sie sagen, also, wer werde ich bringen Karbones, wer werde ich kommen in das Amigdash. Sei ein guter Mensch, sei ein ehrlicher Mensch. Und gehen da. Und gedacht. Und sie nicht einmal gewinnen Konflikten zwischen der Baben und den Taten. Da hat er vielleicht Meure rum, was heißt mir schick, dass ein Kind, weil es schneit und sie kalt und sie erfrost oder es pluche der Regen und er darf das laufen, darf man, er kennt auch darf man. Und meine, ich habe mich gewinnt, wenn der Lebe ich schön dazu, als ihr soll kennen und dann viel, als ich will kennen, tragen viel, so hohe Madrege. Und kennen jeden Tag gut Schabes Tfilen. Bei den älteren Iden vom Städtl bin ich ja mal gewesen, das Bose Städtl in den Gwinken Frumme. in erst, zum ersten Mingen ist ein einziger Engel, was ist gekommen, in das Mädrisch, das bin ich gewesen. Und sie kommen noch alte Jeden, kommen Mingen, der erste Mingen. Man stellt sich vor, wie irgendwann passiert, so ein gewaltiges Geschehen ist. Also Engel, was kenne ich also viel, und wir können fragen die verschiedensten Sachen, er kommt noch da. Will ich jetzt haben ein bisschen für euch und erzählen, wie er so es ist gekommen, der erste große Überbruch, was ist geschehen später in meinem Leben. Ich bin damals gewesen 12 Jahre alt und es ist schon gegräbt zu Bar Mitzwe, wegen Bar Mitzwe, ich erzähle ein bisschen später, sitze ich den Kieper im Schub, mit Marser in die Hände und mit Tränen in die Augen. Und gute, fromme Menschen haben Tränen in die Augen, in Kieper. Und ich lehne wegen der alle Sinn, was mir schlockt sich in Herz. Vor dem, was ich habe gegambelt, was ich habe gegaselt und was ich habe getan, die jene sind und der andere sind und so weiter. Und ich heb und trage. Wo sag ich? Meine sind seinen, dachte das nicht. Äpfel habe ich einmal dem Taten oder dem Mann gesagt, da liegen. Äpfel gedenken. Mein gegangen wird, gegaselt, umgenördert, geschwindelt, es wird allerlei, und es kommen auch dann allerlei sexuelle Sinn, und allerlei Sinn. Ich habe die das alle Wörter verstanden. Trachte ich nicht, mir sagt mir, mir, heißt es, die ganze Kehille, alle zusammen sündigen. Wer ist da der Sündige? Ich weiß nicht. Und dann sind gekommen die Gedanken, darf da kein Gott verschreiben alle unsere Sünden? Er ist doch der Barmdike, der Rachmonsdike, der von Chesek. Nur wenn ich das singt, nur vom Gedanken, habe ich schon jemals gewusst, als die jüdische Vorstellung, ich singt in Gedanken, nicht in Sinn. Als Sinn ist das, was mir tut, nicht was mir tracht, was mir wird. Beten mir bei Gott Mechila auf etwas, was mir darf nicht beten können, Mechila. Und sind gekommen alle Trachten. Und es ist gewesen ein Tag, ein Abend in Kippen, ein Tag von Trachten. Wenn ich aber beschlossen habe, sie Jodo an Gott oder Mito an Gott, ich weiß nicht, aber zu uns hat er gescheit. Und zu dem, was ich sage, hat er kein Scheiches nicht. Und zu meinen Damen hat er kein Scheiches nicht. Und meinen Damen kann er nicht. Das ist gewesen, als er mein Überbruch. Auf morgen nach in Kippe bin ich in Schule gegangen. Später habe ich erzählt, was es geht mit mir, wenn ich bin gekommen. In wen hat er schon gesagt. Und man hat, wenn ich bekommen viel, hab ich noch etliche Mal von Ponnen wegen sie gelegt. Jemand hat bin ich schon nicht geschlafen, mit dem Baben in den Zimmer geschlafen, in dem Kabinett, und viel nicht gelegt und gesagt, der Baben mal liegen. Ich bin schon nur geschlafen, schon gelegt viel, aber ich schon, ich darf noch gar nicht gehen und so weiter. Das ist gehabt für uns. Ich will es erzählen, wie es ist gegangen, meine allgemeine Bildung. Ich gelernt bei Herzegowitsch in Hebräisch, gelernt danach. Aber mit genommen Trachten wegen dem, ihr darf doch umkommen in Progymnasie. Es ist eine Volksschule und ich habe eine Volksschule gewesen, eine russische Volksschule für alle Kinder. Und es ist eine Progymnasie. Die Progymnasie sind gewesen die jüngere vier Klassen von der Mittelschule, Jemals ist ihn gewinn ein Russischer, im Ganzen in die russische Hemd. Ich habe der Tate verschätzt, gewollt mir abgeben in der Pro-Gymnasie, jemals der Knopf geben zu 11 Jahren, ungefähr, zu 10 Jahren. Aber da hat sich die Bobbe auch hereingemischt und es kam eben eine Milchome in der Stuhl. Und die Milchome hat so geendigt mit der Pschore. Und die Pschore bestanden in dem, als ich gehe nicht in der ersten und nicht in der zweiten Klasse von der Gymnasie, ich will so greifen in der Heim, ich will umkommen in den dritten Klasse der Gymnasie. Der dritte Klasse Pro-Gymnasie ist theoretisch gewesen das siebte Lehrjahr. Das siebte, in der vierten Klasse gewesen das achte Lehrjahr. Wir sollen es proben, rechnen auf ein Stück neu. Wer hat mit mir genommen lernen, gelernt rechnen, gelernt Geografie, gelernt Russisch. Es können kommen zu uns in Städten Studentkes. Studentkes von Libabe, was pflegen ein Jahr Zeit überreißen, sehr studieren, können sie verdienen Geld und ankleiden Geld, können sie können noch ein Jahr wegfahren, irgendwo in Petersburg oder in Moskau oder wegfahren in Neusland studieren. Die Dostke, Studentkes sind gewesen, die was haben gegeben, die Lernschulen. Ist ein Jahr oder ein bisschen mehr, gewinnt meine Lehrerin, eine, was ist gekommen, ein bisschen ein älterer Mädel von Libave und Norden, wie sie bin weg in der Progymnasie, ist die Lehrerin gewinnt ein sehr schöner, ein junge Mädel, was ist gekommen von Libave euch, als Mirfling lernen. Wir haben gehabt, oben zwei Dachkammerlach, also auch wo es haben gekannt, kommen unsere Gäste, die sommerliche Gäste, dort und oben haben wir, kurz in die Gorkalte Tag, haben wir gelernt. Auch noch eine schöne Zeit. Wenn ich bin später rumgekommen in den dritten Klasse, Pro-Gymnasie, bin ich gewesen, einer oder öfter zwei jüdische Kinder da. Die anderen sind geblieben lernen, auf jeden Fall sind gelernt und gelernt bei privater Lehre. Und sie gewinnt jemand, was er mir sagt. Meine Bücher im Gymnasium und vom Gymnasium vertragen die Dienst. Ich will so viel unbequem jemand, aber ich fliege ihn vor uns und die Dienst verknorgen auch die Bücher. Wenn ich fliege kommen in die Gymnasium, ich werde auch gerät, an jenem Tag schreibe ich nicht, an jenem Tag ruft er mich nicht aus zum Tobel und an jenem Tag gibt mir nicht das Ansatz für ein Diktat, was alle dürfen schreiben. An manchen Zeiten ist Diktat gewesen sehr eine offene Sache. Schule, also red wegen mir, wegen die dosige drei Jahre, sind bei mir gewesen ein bisschen schwere Jahre. Ich habe nicht gekonnt, genug sich ausdrücken auf Russisch. Wir haben gerade einen Lehrer von russischer Geschichte, was gewesen ein größer Paskunjak und ein größer Scheute. Und er vielleicht allemal ausrufen, ein Talmud und so. Der erzählt mir mit eigenen Wörtern, was ihr habt gelernt in der Heim. Ich lege alle mal auch geben lernen, zweiseitlich, dreiseitlich, von dem Ort bis jenem Ort, das sie gewinnen, das lernen. Ich habe nie gekonnt erzählen mit meinen eigenen Wörtern. Vielleicht ihr erzählen auswendig Wort nach Wort, das ist gewinnen im Bichel. Ich lege so, ein paar Mal durchlernen, aber ich gekannt das auf auswendig. Vielleicht ihr da teilen, sie nicht gut, sie nicht mit eigenen Wörtern, aber es macht nicht aus. Ich habe viel einmal wegen dem so geklagt vor dem Direktor. Ich habe ihm erzählt, sich nicht geklagt und ich habe nur geschmeichelt und gesagt, du kannst ein gewiss lernen, ein bisschen nicht lernen, ein bisschen nicht. In Gymnasium, das erste Jahr in Gymnasium, habe ich gekriegt, verschätzt ein gutes Zeichen. aber ich hab nicht bekommen keine Auszeichnung. Jeden Jahr vielleicht mir geben eine Auszeichnung. Für was hab ich nicht bekommen keine Auszeichnung? Gerade für alles den 5 und 4, mehr 5 und 4, nur eine Sache habe ich gehabt, eine 3, abzeichnen. Und ich habe keinmal in meinem Leben sich nicht ausgelernt, wie es darf zu sein, zeichnen. In dem letzten, in der vierten Klasse, hat man doch sich zeichnen schon nicht gelernt, in der vierten Klasse, aber gekommen, alles ganz sehr feine, gute Zeichen. Und das ist der vierte Klasse von mir gewesen, eine gute Klasse zu dem, was die alle litwische Talmidim, sind nur gewesen litwische Talmidim. Keine russische sein jemand nicht gewesen, selbst gewesen ein paar polnische. Was sind in ihrem Niedrigkeit machen, Unterschied, wie bald sind Katholiken. Aber die litwische, ein Teil von sie sind später geworden große Knackers in der unabhängigen Litte und ich habe sie gekannt. Le Marschall, der private Sekretär von der späteren Präsident Smetona noch der Überkernisch ist gewesen der, was vielleicht sitzen neben mir und abschreiben meine Diktaten. Ist nur dann, als sie kommen, die Überkernisch, ich habe ihr gehört, bei Smetona in Guffe, Emetzen, was hat mir gekannt. Und noch eine solche Sache. Aber Litwisch hat es euch nicht ausgelernt. Euch in der vierten Klasse ist gekommen von Libave, eine Woche, was ich gelernt bei uns, und ich war meine Rachaber, und es ist mir gewesen in jener Schule ganz gut. Aber dann die ganze Meister mit den beiden Klassen von der Progeweise habe ich voraus. Ich habe schon erzählt, wie früh mir bin gewesen, bis in einem gewissen Moment. Ich will erzählen wegen ein bisschen von meiner Chaveir. Die Hauptchaverte meine, mit welchen ich habe sie gespielt, wenn eine Chaverte und nicht keine Chaverte. Sie lebt jetzt, sie ist in Amerika. Sie lebt jetzt, sie ist in Amerika. Sie ist keine Gittke. Sie ist mit einem halben Jahr älter von mir. Ihr Mame und meine Mame sind gewöhnt die beste Halbzeit von ihrem ganzen Leben. Sie sind beide geboren geworden. Eben nicht in Palongi, es leben Palongi, aber sie sind gewöhnt Halbzeit des Eure. In sehr mädelschen Jahren und später, wenn sie am Hasne geht und so weiter. Die Hanne Gittke ist gewöhnt die Schäne. Sie haben gewohnt, herausgehendig zum Besmetterer-Gessel, leben uns. Und die Mames fliegen, kommen eine zu der anderen zusammen mit ihren Kindern. Und wir haben so gespielt von 3 Jahren, von 4 Jahren. Eine von den Sachen, was ihr gedenkt, Hanna Gittkes 6-jährigen Geburtstag. Wenn der Tat hat von dem gebracht, von Königsberg, sehr, sehr eine große Ei. Sehr eine große E und in der E ist gewesen ein anderer E miteinander kollieren, eher was legen sich voneinander. Sie gewinnen Sachen, was, auch viele, wenn ich bin gewesen, 8 Jahre, 9 Jahre ist mir nicht gefallen geworden. Meine Mama und ihr Mama haben schon gehabt, beschlossen mit Jörn Frier, das ist ein Mann und Weib, das ist ein Chosn und ein Kalle. Und wir haben so gespielt. Meine Chaveirin, was ein Gewinner ist alt, 8 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre, viele 11 Jahre, pflegen sich ständig reizen mit mir. Geh zu Hanegitken, was gehst du spielen mit uns, das ist auch eine Sache. Und dann habe ich gewinner ein Ingel, was von dem ich habe gehört, allemal Zorros, ein gewinner ein Ingel, mit welchem ich so gespielt. Aber er hat nicht gewollt, immer ohne erkennen lassen zu sagen, als ich für irgendwas wurde, irgendwas wenn, ohne ein Spiel. Einmal, er gewinnt der, was für das trachten, zunehmend nicht auf mir. Judelpudel haben mich alle gerufen. Aber ich weiß, Judelig, Pudelig, verschiedene solche Sachen, vielleicht haben mich gerufen. Einmal ist er gekommen zu den Kindern mit einem Eis. genau wo das sie mich nicht so gut nicht gewusst, als ich habe gegeben von Ägypten, ergriffene, als ihr soll keine schlafen mit von Ägypten. Das ist gewesen, als ich sage, von der ersten Achilles, was ich gewesen auf mir in meinem Leben. Und versteht sich, als mir hat wehgetan. Später schon, ich meine, als ich eine ägyptische gewinne Mädel von 12 Jahren, oder ich schon von 13. Ist einmal gekommen zu mir mit sehr charakteristischen Mädelschen Äußerung. Sicher sie gedenkt, sicher nicht, aber ich habe es vergedenkt. Sie kommt und gesagt, Judele, gib mal kurz ein Ziskes, ich habe. Das ist sehr, sehr sauber. Aber gekuscht mit ihr habe ich kein Mal nicht in die das gejagt. Ich habe so gekuscht mit anderen Mädchen. Ich habe sehr viel sich angehen, mit Mädchen zu kuschen. Ich habe immer gedacht, allerlei. Und ich habe die ganze Spiele mit sie, mit allerlei, die das gespielt. Einmal habe ich gehabt, andere sind gewinnt stärker von mir. Aber ich gewinn sehr, ich gab lange Fies, gewinn sehr Erdarung, ich kann sehr gich laufen. Als ich komme zu spielen, wo mit gedacht laufen bin, ich kann ich gekannt sehr gut essen. Toll. Mit der Havere, ich hab nicht mehr gehabt, für eine Sache hab ich mehr gehabt, nicht für Schkotz. Und wenn wir vielleicht gehen, haben wir Schkotz und vielleicht befahren, vielleicht werden sie geschlagen mit den Schkotzen, aber nicht allemal sind wir gewöhnt die Geschlagene. Verhimmt habe ich mir gesagt. Von wann ist sie gekommen zu mir, von den samen kinderschen Jahren, die mir verhimmt weiß. Die Mama sagt, das ist, habe ich euch mir gesagt. Ein bisschen kann sein, ich da etwas mit dem. Meure Verhinde ist bei mir geblieben, mein ganzes Leben. Sie ist einmal gewesen ein Meister, als ein Hund hat mir gebissen oder befahren. Ihr Gedenken nicht, was er sagt. Aber als ich auf die Meure verhauen, weiß ich, was ihr gedenkt. In die das Gehirn ist geblieben, die gute Sache, nicht die Spiele mit Haverin, nur die Neuendkeit mit dem Tag. Schon wenn ich bin gewesen, ein Engel von 10 Jahren, ein Engel von 11 Jahren, vielleicht der Tate gehen spazieren, alle mal in der freien Zeit mit Herzegowitsch. Spazieren vielleicht, man versteht sich in der Schabbesdicken, spazieren vielleicht, wenn in die Sonderdicke, in die Sommerdicke, Abenden, und einmal auch in einer schönen Abend Winter. Wenn sie gewinnen an Schnee und sie gewinnen alle wohnen. Der Tate mit Herzkowitsch vielleicht schmusen und ich vielleicht nachgehen und sich zuhören. Und geschmust haben sie jeden Mal wegen anderer Sachen, wegen Politik und wegen Tanach und wegen verschiedenen Persönlichkeiten. Und nicht kämen nicht wegen die Sachen, was haben zu tun mit beides Mischbaches und kämen nicht wegen Sachen, was haben gehabt zu tun mit dem Tatensgeschäften, allemal also zu sagen, Weltpolitik oder andere Sonder von philosophischen Unionen. Deswegen werden der Einzige, wenn man mich kriegt, mitnehmen, nachdem auch viele, wenn ihr bin, schön gewinnen, als er was von gekonnt mitnehmen, euch ein Bruder, ihr bin gewinnen, der, was ist, gewinnen, der Mitgeher sehr. Und von dem ist meine Verbindung mit den Taten jeden Mal geworden größer. Und die Verbindung mit den Taten, es ist geworden größer, es ist geworden schwacher, die Verbindung mit der Boben. Weil sie mitgekannt hat, schon gar früh wies, als sie da ständig gerangelt zwischen Taten und der Boben über mir. Weil also der Taten hat sich nicht gemischt in die Geschäfte von der Boben. Die Boben ist gewesen als Besondere und als Selbstständige und ständig an Angeblosene und ständig als er was lernt und was muss und was da zählt, schöne Meises, das ja. Sie werden sagen, wenn die Bobbe vielleicht mir euch gefällt wäre. Die Baba fliegt besorgen, die Mama soll kochen. Die Köchin, ich nenne die Mama, nicht die Baba. Etwas, was eine gute Sache, wie nur mit so der Wust, dass in Städtel ist da krank. Ich sehe mich so geworden krank. Vielleicht ist kochen für ihn ein Hindel, ein halber Hindel. Vielleicht ein Schicken eingemacht, Varenje. Von eingemacht von Karschen und eingemacht von Malines. Ernest hat gesagt, schwitzen für den Schicken, eingemacht von Malines. Ich bin gewinn der, was ist gewinn der, wenn der als Person, ich bin gewinn der, was ist, hat gebracht die dosige Sachen. Von Gott, Kinder, für Jungen und bis gemacht die ganze Zeit, wenn ich bin gewinn. In Städtel zusammen mit meinen Eltern, die das gewesen als Schliches, was ich habe einmal sehr lieb gehabt. Die Bobbe fleckt Achtung geben, aber das ist gewesen sozusagen eine von ihren Hauptmitzwe. Sie hat gehabt eine ganze Serie verschiedenster Mitzwe, was wir kennen halten für eine Mitzwe mit, aber schicken, wie nur eine zur Welt krank, schicken etwas. Eine gute Sache, eine Geschmackssache und so weiter. In Irvinge werden auch von die, was haben nicht geliebt gehabt, von meinen Kinderschwiegern und Kindsüßigkeit. Eine Sache pflege ich ja sehr lieb haben und pflege auch viele allein Gammwennen. Donnerstag, Freitag pflegt man Backen verschiedene Gebäcks. Summe vielleicht allemal sein, ein Käskuchen oder ein Schmandkuchen, etwas als eines, was in die anderen bekommen, sie das nicht da. Und trotzdem Kicherlach, Honigkicherlach, bräune Kicherlach. Die, das gebräune Kicherlach, pflege ich, sehen, kriechen auf dem Buffet, sind wenn ein größer, hoher Buffet, pflege ich, kriechen auf dem Buffet und sein herausgaben, wie wir nicht kennen. Auch keine andere Süßigkeiten und keine andere, viele verschiedene Sachen, vielleicht bringen Frucht von Krim, vielleicht kommen von Russland, oder vielleicht einmal zuschicken. Die alle Sachen, vielleicht mich nicht interessieren. Die Honigkicherle. Ich habe die ganze Zeit schon von gar jungen Jahren an lieb bekommen zu lernen. Auch viele, wenn das Lernen ist, gewinnen bloß Hebräisch. Ich habe sehr gering und fein gelernt. Und später habe ich es gelernt, Russisch, aber nicht nur lernen, Russisch. Sehr sehr Sachen in meinen jungen Jahren aber gelernt und nach Lippen nicht verstanden, was ich lerne. Ich weiß noch, gewisse Sachen gemacht auf mir etwas an Eindruck. Nicht wissend, ich habe viele verwusst. Hast du gelernt, du gedenkst, Tolstois Erzählung Kreuzer Sonate, eine Erzählung von Eifersucht. Emes? Was? Du gedenkst nicht? Kreuzer Sonate. Das habe ich gelernt, eine von den ersten Sachen, was ich habe gelernt, lernen auf Russisch. Nachdem ich habe gelernt, finde ich immer Cooper auf Russisch und gelernt, wie das solche Werk wie der letzte, von der letzte Mohikaner, habe ich gelernt Tolstoi, was ich habe nicht verstanden. Gelernt. Und einmal habe ich allein nicht verstanden, was ist das für eine wilde Sache, lernen und nicht verstehen, aber ich habe Geseder und ständig gelernt. Und wir da wissen, als eigentlich habe ich allemal in die dosige junge Jahre meine Eder, ich bin weg in Gymnasium, gehabt genug Zeit. Weil Maximum Zeit von Verbringen mit der Lehrer, mit beiden Lehrern, sie gewinnt 2 Stunden am Tag. Ja, halt hier drei reingehabt, noch 10 oder 15 Minuten, aber nicht mehr. Und wie viel man soll sich nicht spielen, darf man gedenken. Aber uns ein gewisser Sache regens, damit man nicht kennt sich spielen und entreißen. Bei uns ein gewisser Gurgröße fräst, damit man nicht kennt sich spielen und entreißen. Und wir kommen zu spielen in Stub, und die Stub, die Spielereien haben doch jemand nicht gekannt, hat man so ein größten Interesse mit Spielereien in Preußen. Nachdem es sich bei mir angeben, erlernen, mit welchen ich mich nicht geworden war interessiert. Punkt, wie ich lieber kommen dem Tanach und auch viele der hebräische Grammatik und lieber kommen Herr Zukowitsch, ist an erich zu 8 Jahren, habe ich angegeben lernen Gemore mit dem selbigen Malamed, bei welchem ich habe sich früher gelernt, eine kurze Zeit. Ja, vielleicht auch kommen auch schon, nur gleich noch Mittag, und sich wechselt mit mir lernen Gemore. Ich gedenke ein bisschen, welche Gemore ich gelernt, so gewinnt Bobbe Mitzien oder Bobbe Kamme. Ich gedenke, wie er hat gelernt, weil ich gedenke, ich gedenke ein Teil von jenem Lernen, aber ich habe keinmal, ich habe nicht, das ist falsch, nicht keinmal, in jenen Jahren, 8, 9, 10 Jahren, nicht gehabt kein Interesse für das, was ich lerne. Und vielleicht nicht kommen mit kein Scheiles, und vielleicht sich nicht vertiefen, und vielleicht sich nicht kehren, vielleicht lernen mit mir, vielleicht lernen. Vielleicht ich gedenke, was er sagt. Aber in ein wenig in mir ist es nicht erreicht. Ich kenne nicht erwägen von meinen ersten Jahren und von meinen gar ersten Jahren und der größte Geschehen ist in meinem Leben. Das ist gewesen in dem Sommer zwischen dem 3. und 4. Klass pro Gymnasium. Mir jünglich fliegen auf die ganze Bande sich herumtreiben von der Region. Und einmal haben wir fliegen sehen, ein Fischerschiff, was ist fertig, und wo die Ruder seien da, fliegt man ob aufstuppen das Schiff tiefer in die Arme und fliegt sich machen ein Spazier. Es hat viele gewähren eine Zeit, ein bisschen später, wenn ich habe so gelernt von auf ein Segelschiff, wo das sie ohne Schiere sagt, schwerer. Aber das ist gewähren auch am meisten mit einem Fischerschiff. Und ich bin damals gewähren alt, 12 Jahre, oder 11,5 Jahre richtiger. 11,5 Jahre. 3, 4 Engländer. Sie sind herumgelaufen beim Dreck, ja. Es ist wenn Freitag nach Mittag. Und mit mir und nach mir sind noch gelaufen meine 3 anderen Brüder. Das sehen wir es gewünscht. Nach da ein Pietchen. Wir beschließen, wir fahren auf dem Schiff. Haben mir 4 Engländer sich weggesetzt und ich habe mitgenommen meine 3 Brüder. Und die 4 sind sich weggesetzt bei den Ruders und die haben mir mal weggelegt, die Chef. Mit der Systematischkeit, mit welcher ich bin geboren geworden, habe ich genommen meine Schiech und die Schiech von meinen Brüdern habe ich gestellt in eine Reihe beim Dreckjahr. Und wir sind auf Wege gefahren, ja. Es war ein schöner Tag. Und wir sind hübsch weit auf Wege gefahren. Wir sind hübsch weit auf Wege gefahren. Ja, wir waren ganz ruhig. Ja. Hübsch weit auf Wege gefahren, gerudert, als weiter das Schiff nicht gewinnt, ging zu schwer Schiff. Und gewinnt sind in die Fischerschiff noch ganz schwer gewinnt. Wir sind sich also auf Wege gefahren. Und unser Gerät, Geschmues, Gehochmann sich umgefahren als weiter. Es ist schon geworden, Freitag zu Nacht. Man hat schon in Stub angebenscht Licht. Ich sag angebenscht, weil ich die Mama gebenscht Licht, die Bob hat gebenscht Licht. Und keiner von den Kindern ist mit da. Er hat sich umgeheben, ein Jogenisch, nach dem, wo deine die Kinder. Versteht sich, als wir da gefunden haben, als Ort hat man sie gesehen beim Dreck, ja. Und die Mama ist zugelaufen zum Dreck, ja. Stell sich vor, das Herz von der Mama, es stehen, als er weggestellt in der Reihe, die 4 Paar Schichler, die Kinder seien. Mir hat geprüft, da rausschicken, wo, mit mir gewollt, gewusst, wo zu schicken. Wer weiß, versteht sich, dass es eine nicht der Wege vor, mit Gehat Almon Meure, da hat man weg vor den Preisen, da hat man. Es ist ein gewinn hübsch finster, mit seinen alle zurückgekommen. Das ist gewesen der einzige Mal in meinem Leben, wo mein Tate hat mir gepatscht. Die andere hat mir nicht verstanden. Aber das ist gewesen eine große, eine schwere Sache. Ich habe fast jetzt allein verstanden. Das hat mir getan, dass sie tun und mir getan, dass sie machen. Und die Mama hat getan etwas. Aber das ist gewesen das Schwerste, was sie hat gesehen in ihr Leben. Jahre später, wenn ich bin schon gewesen in Wilne, das ist gewesen ein anderer, ein bisschen ähnlicher Meister mit dem Jam, als den Geschäft mit dem Jam bei uns. Jemand geführt als eine ernste Liebe mit einem Mädel. Und wir sind weggefahren. Auf ein Jahr mit einem Schiff und einem Fischerschiff. Es ist der Jahr früher gewesen, ruhig. Wir sind weggefahren, hübsch weit. Es ist geboren ein Sturm, geboren Chwalis, gekommen der Regen. Und wir haben mehr kein Kopfes nicht gehabt. Überdrehen das Schiff, mit dem Jahr ging es zu bewegen das Schiff. Es hat über uns hat gegossen, ein Regen. Wir haben sich zugetullet, eine zu der andere, ungefähr. Es hat kommen nach Wale, was wird uns verschlingen, geendet. Aber die Schiffe haben auch teilweise werden getragen, wenn es kommen nach Wale. Und die Wale haben es auf uns durchgenetzt bis der Heut gebracht zurück zum Breck. Der Jam hat allemal gespielt eine große Rolle, sind die jüngsten Jahre. Erstens ist in Palonge gewesen, das was mit gerufen, also die Moll oder der Brick. Im 18. Jahrhundert hat einer von den Grafen Tischkewitsch gewollt von Palonge machen einen Hafen. Hat man in Jan reingebaut von Steine und von Klätze als am Brick. Und wir Kinder, noch gar junge, 7-Jährige, 8-Jährige, fliegen Krieg nicht nach dort, wo sie gewinnen ausgelegt Bretter und alles gewinnen glatt, noch wo sie gewinnen ungeborene Steine. Und sie gewinnen eine hübsche Arbeit. Kriechen oder ein Springturm von Einstein auf den Zweiten. Na, wir fliegen es da. Versteht sich, wir fliegen das alles in Turm, wenn keiner fliegt nicht sehen. Nicht wollte man es, wollte es gewähren, eine schreckliche Sache. Die Verbindung mit den Jahren ist so gewähren zu Libnem, was, nicht nur was fliegen, kommen die Podgäste, aber was wir allein haben, am 55. Juni und einmal vom 1. Juli, sie gewähren abhängig von dem Wetter, sich geboten im Jahr, von 1. Juli ganz August. Und einmal hat gekannt er geschehen, als im September soll man sich geboten. Das Boden ist gewesen eingeschaltet in Palonga, ab Seeretschen kamen Häufen, kein Bordkostüm hat man nach Jammelt nie getragen. Ist gewesen also von 9 bis 12 Boden sich freuen. Von 12 bis 3 boten sich Männer. Von 3 bis 6 boten sich Frauen. Von 6 bis 9 boten sich Männer. Uns ist gewesen einer ein Polizist mit einem Bohr, was hat Achtung gegeben, als alles Ding soll sein. In Ordnung, als Männer mit Frauen sollen sich nicht mischen. Und in dem Alter von 12 Jahren, von 13 Jahren, haben wir alle englisch Mechaner gewähnt, den Polizist, was ist das, was ich alle nacke, der Freude, versteht sich. Dass das geboten sich, ist gewähnt, ein Kimata-Samin, ein Samin-Gesetz. Und vertellen wir sich Boden, wenn alle Boden sich, und alle in Palonga haben sich geboren 12 bei Tag. Wenn mit wenn der Rieberreis in die Fabriken, die so statt zu gehen, die Summe fleckt man, der Rieberreis machen unterhalb schon, man soll keinen Zulöfen zum Jahr, man soll keinen Boden sich, man soll keinen kommen nach Hause, abessen und kommen zurück in die Fabrik. Weil die Mehrheit Einwohner sind da gewesen, die was haben gearbeitet, in die Bürstinfabrik. Habe ich schon einmal erzählt, wegen sich und wegen dem Jam. Und die seine erste romantische Sachen sind er gewesen verbunden mit dem Jam. Auf dem Jam sind er gewesen die Beidlacht und ich lege zu Häusern. Aber in Abend in den Beidlach ist doch keiner nicht gewesen und keiner nicht gekommen. Wir können doch nicht können sitzen mit den Mädeln, wir können sich kuschen mit den Mädeln, sich können glätten mit den Mädeln. Das gewesen der zentrale Ort für die alle jugendliche Liebes. Kann ich jetzt darüber gehen zu der anderen Gruppe von meinem Leben, was hat zu tun mit Wilne? Aber früher will ich noch erzählen, was es gewesen mit meinem Bar Mitzwe. Versteht sich, als ich habe gedacht, zu meinem Bar Mitzwe halt nach Drosche. Halt nach Drosche. Und der Vetter hat mir zugeschickt nach Drosche. Und Herr Zekowitsch hat mich ausgelernt, wie mir sagt die Hafteure und die anderen Sachen, jeder Gring gewinnt für eine Sache, welche man wie ich. Habe ich ausgelernt, die Drosch. Wenn sie gekommen etliche Tage vor mein Bar Mitzwe, kommt eine Idee von meinem Vater, er kann ich kommen. Als wir muss die Bar Mitzwe ablegen auf eine Woche. Ablegen die Bar Mitzwe auf der Woche, ist sie einander auf teuer. Und er hat zugeschickt eine neue Drosche von mir. Eine Drosche, was passt sich mehr zu der Hafteure und zu der Zedre von der Woche und so weiter. Aber ich verstehe sich in einem Wort, ich muss das lernen, meine Musik habe ich immer nicht gekannt. Kein guten Neuer habe ich immer nicht gehabt. In einer Woche ich muss das lernen, die das Gesinge mischen von der Hafteure. Und ich das noch gewinne wenig Zorn von mir, habe ich gemusst, auslernen eine neue Drosche. Und die neue Drosche ist mir absolut nicht gefallen. Die neue Drosche ist gewinne wegen die Simoni von wegen Amman, sozusagen. Was heißt Simon von Fern Amman? Im Talmud, wenn es wachsen, ist Minimum zwei Herrlach, dort wo die Herrlach wachsen, ist. Habe ich es nicht vertragen, aber was soll ich gerne tun? Ich habe die Drosche ausgelernt, ich habe die Hafteure ausgelernt, der Vater ist gekommen, er hat gehalten die schöne, gute Drosche, weil er die kennt machen, allerlei Vergleiche. Der Vater heißt Yitzchak und die Mutter heißt Rivke. Und hat er gekannt schwimmen und schwimmen mit verschiedenen, mit Roshim und Chochmalach und Wertlach. Und er hat sich reingenommen wie Ayake, er hat reingenommen mir, sie waren sehr auf eine gute Drosche. Und das war einfach von der ersten Mal und einfach von der gezählten Mal in meinem Leben, wenn ich hab gewaltig Mekane gewählt, an anderen Redner. Meine Drosche waren sehr, sehr anarische. Das war das letzte Jahr meinem in Palonga. Als ich bin alt geworden, schon über 13 Jahre, und gehabt geendigt die Pro-Gymnasium, ist gekommen die Problem, wo schickt man mich weiter sich lernen? In Palonga allein, in Gwenk, im Pro-Gymnasium, in Libave wollte man nicht angenommen, erstens darf man nicht angenommen, um allemal sehr wenig Jiden. Lubavitch ist gewesen schon äußer, die ganze Kurländer Gubernie ist gewesen äußer dem Trum Hamoyshe, äußer jenen Gubernis, wie ihnen umgemeckt wollen. Es seien nur gewesen 3 und in gewissen Städten noch 5% Jiden. Der Falange gewesen allemal eine Sache größere. Es ist nicht wenigstens Hoffnung zu kennen, ihn. Lubavitch dort, wo mein Vater wohnt, wohnen. Hat sich schon reingemischt, den Vetters Weib, was kommt von Vilna, und sie bestimmt geworden, dass ich vor sich lernen in Vilna. Ich vor sich lernen in Vilna, in a privater russischer Gymnasium. Es ist gewesen Kagals Gymnasium. Es ist gewesen ein Gymnasium mit gewissen begrenzten Recht von nur jüdischen Kindern, jüdische Englisch, nur von Englisch versteht sich, wo sind gekommen von verschiedensten Gegenden von Russland. Wir haben dort gedacht, sehr sacht Zoll, es ist gewesen ein sehr teurer Schule, aber da war eine gewisse Schwierigkeit, umzukommen in der Russischen Gymnasium. Und in der 5. Klasse Gymnasium bin ich angekommen, in älter von nicht vollen 14 Jahren. Du weißt doch, wir kommen in August, vielleicht haben wir mal angekommen, und um 14 Jahre bin ich geworden in Oktober, November. Bin ich weg in Vilna. Und jemals ist gewesen von mir das erste Jahr in Vilna, ein außergewöhnlich schweres Jahr. Ich bin jemals gewesen alt, 14 Jahre. Ich habe die alle Jahre gelebt in einer großen Mischung, mit so vielen Kindern, mit Brüdern, mit der Schwester, mit so vielen Chaveri, mit Ingbach, mit welchem ich zusammen ausgewachsen. Und da komme ich in den ganzen Inder-Fremd. Ich komme in der Fremd, und mit mich umgedungen auf Pension. Bei einem Azondoktor, was hat geheißen, Gordon, von der berühmten Gordon gesprochen, was ich verweigendig erzählt ihr nicht. Der Russiker Gordon ist gewinn Azondoktor, gewinn ich kein guter Azondoktor, nicht gehabt kein Parnasse von seinem Azondoktor. Und gewohnt hat in ein kolossal größer Dieren, was mir dann gegangen bei Jerusche von etlichen friedlichen Teures, was ein Gewinn von der Herr am Abrege, hat die Frau beschlossen, dass sie wird euch seiner Bräutgeberin. Und sie hat gehabt, kurz vor ihr Sohn und ihr Tochter, hat sie gehabt ziemlich viel, hat sie verdungen, veracht, Gymnasisten, als sie so ein Leben bei ihr, ihr Zorn und sie gegeben sie Pension. Die dosige Frau hat versteht sich sehr wenig gesorgt wegen dem. Kein Stück Luftpasserin oder kein Mame ist sie nicht gewesen. Ist die dosige Frau gewöhnen sie vielleicht sehen geben, dass erstens vielleicht sie nicht interessieren, was die Hebräer tun in die Zimmer. Es vielleicht sie nicht interessieren, wo die Hebräer gehen raus, wenn sie gehen weg von daheim. Seine Dorten gewöhnen als Hebräer, was sie alle gewöhnen älter von mir. Ihr bin gewöhnen der Jüngste. Und ihr bin dort gewöhnen auf Zoos. Ich habe gelebt zusammen mit der Ingl. Was der Ingl kommt von Witebsk. Und der Ingl hat eingeführt am Mode von Spinnkorten. Spinnkorten auf Geld. Sie haben gewusst, dass ich kriege als Sachgeld. Was ist das Sach? Als Schutz der Pension, was mit so? Kriege ich zugeschickt von Lubavitch 40 Rubel heute. Das ist von meinen Büchern zugeschickt. Ich habe schon einmal gefragt, was er darf sich kaufen. Sachen, ich die alle Sachen vielleicht sich kaufen in der Heim. Wenn ich vielleicht komme nach Vakazien. Fahre, ich weiß, Naschereien, fahre solche Minimum-Sachen. Die alle Chevre haben gespielt in Chor. Und wenn wir spielen in Korten, bitte, wir spielen in Korten, bis wir einfach spielen, was wir gehabt haben. Und mir hat nie gepasst, nicht spielen in Korten. Und ich habe nicht gewollt spielen in Korten. Und einmal geschehen, als viele der Engel betroffen sind, gewohnt zusammen in einem Zimmer, hat mich geschlagen, wenn ich nicht gewollt spielen in Korten. Und einmal geschehen, wenn ich aufgehört spielen in Korten. Das sind wir im noch ein halbes Jahr, wie ich bin dort gewesen. Was ist geschehen? Es ist gewesen jemand, ein russischer Theater mit einer Aktrice, ein guter, was wir fliegen alle gehen, Schabbes bei Tag, auf der Morgenvorstellung. Das ist auf der Batogiker Vorstellung. Ja, es ist einmal geschehen, als nicht euch verspielt das ganze Geld, was ich gehabt habe. Wie ein so echter Spieler habe ich im letzten Moment herausgelegt, den Billett auf morgen im Theater. Und ich habe den Billett euch verspielt. Das hat übergerissen mein Spielen in Korten auf Jung und Jung. Erst a Sach Jahre später in New York, ich bin eine gewisse Zeit, als bei uns in Stubeten gespielt Kanast. Aber noch die dosige Jahre, noch dem dosigen Jahr, ich bin damals gewesen, noch nicht gewesen, ich bin damals gewesen 14 Jahre, habe ich keinmal mehr nicht gespielt in Geld in Kopf. So was er jetzt so ausgewählt in Weiter müsste man von Tränen, ihr Gedenkchen mit, nie gespielt mehr in Korn. Ich habe gespielt später einmal in Präferenz, was sie sagen, sozusagen ein Spielstand von Vergnügen. Als ich rede wegen Spielen, dann muss ich noch ein Spiel. Ich habe sehr früh sich ausgelernt, spielen schon. Und wie noch haben sie ausgelernt spielen? Schon hat er gut gespielt. Ist in Palange hat er gespielt früher. Mein Tat hat keinen Geschoch nicht gespielt. Aber gespielt, weil mein Lehrer Herr Zukowitsch ist gewesen ein sehr schwacher Spieler von Schoch. Und mein Inge, der Ringster von der Mischproche von den Brüdern, Schiehe, ich so gewinne als ein schwacher Spieler in Schoch. Ich habe gemacht und gehört mit ihm zu spielen, weil ich gespielt habe, noch einmal mit ihm. Aber der fette Herz gewinne als Schochspieler. Und seine Sinn, was die Studenten sind gewinne als gute Schochspieler. Aber ich habe sich ausgelernt, dass sie sehr fein und gut spielen. Und versteht sich sehr gier gewinne, der Schochspieler in Städtel. Er gab nicht gehabt, keine mit wem zu spielen in Schoch. Spielen Schoch habe ich gehabt einen größten Erfolg in meinem Leben. Das gewesen in 1911, wenn ich auch nicht kennt das. Ich meine in 1912, ich meine in 1911. Ist gekommen in Vilna, der berühmte, der weltberühmte Schochkönig Lasker. Und er hat gespielt gleichzeitig mit